Jesus liebt, hat's besiegt. Wer kann seinen Ruhm verkünden? Meine Sünd im Grabe liegt, keine Schuld ist mehr zu finden. Ja, er liebt, ich sterbe nicht, denn sein Tod war mein Gericht. Ja, er liebt, ich sterbe nicht, denn sein Tod war mein Gericht. Jesus lebt, er lebt für mich. Wie kann ich verlassen stehen? Er, der mich erwarb für sich, lässt nur lieb und gnad mich sehen. Ob der Feind sein Haupt erhebt, dieses Leid mein Jesus lebt. Ob der Feind sein Haupt erhebt, dieses Leid mein Jesus lebt. Ja, du liebst, du bist gekrönt, hast den Himmel eingenommen, und nach dir mein Herz sich sehnt, bis ich werde zu dir kommen, bis ich schau dein Angesicht. O, welch Segen zur Versicht, bis ich schau dein Angesicht. O, welch Segen zur Versicht. Und jetzt lebe ich für dich, ja, ich kann und will nicht schweigen, weil du alles bist für mich, soll mein Leben dich bezeugen. Ob die Welt dich auch verflucht, bleibst du Herr.